Eine Revolte auf Luna, sagte mein Großvater immer, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ganze System ist so perfekt, dass einfach nichts dagegen zu machen ist. Wir sind machtlos. Wir müssen uns eben damit abfinden, dass Luna eine Strafkolonie ist. Aber ihr habt euch nicht damit abgefunden. Für euch war die Revolte kein Ding der Unmöglichkeit. Ihr habt es gewagt und habt gewonnen. Ah, das muss ich erst noch zeigen. Mit dem Gouverneur und seiner Polizei sind wir zwar fertig geworden, aber jetzt? Was wird aus uns, mein lieber Stu, wenn Terra uns angreift? Sag mal, Manuel, glaubst du nicht mehr an Adam Selene? Aber natürlich glaube ich an Adam Selene, aber du weißt doch, wie er zuletzt unsere Chancen beurteilte. 1-100 gegen uns, als wir auf Terra gelandet waren und verhandelten. Wie mögen sie jetzt sein, nachdem alles schiefgegangen ist? Vielleicht 1-1000? Nein, ganz im Gegenteil. Sie sind besser geworden, nachdem wir Terra wieder verlassen haben. Nicht wahr, Stuart? Woher wollt ihr das wissen? Hier, lies mal diesen Funkspruch, Manny. Ein Begrüßungstelegramm von Wyoming Knott im Namen eures Präsidenten, als wir in die Kreisbahn um Luna einschwenken. Ach, sieh mal an, ein Telegramm von Wyo, ne? Das finde ich aber nett. Adam Selene spricht euch seine Anerkennung aus für eure diplomatischen Bemühungen auf Terra und lässt euch mitteilen, dass unsere Chancen sich wesentlich verbessert haben. Nach neuester Berechnung stehen... Was? 50 zu 50? Ja. Und das sagt er mir erst jetzt? Ja, wir wollten vorher gerne noch einmal die Geschichte von deinem Großvater hören. Du hattest gerade damit angefangen. So ein amüsantes Kontrastprogramm, ach, findest du nicht auch? Ach, also nur mal im Ernst, Prof. Ich verstehe das alles nicht. Wieso haben sich unsere Chancen verbessert, nachdem unsere Unabhängigkeitserklärung von den Vereinten Nationen abgeschmettert worden ist? Manuel, ich bin dir eine Erklärung schuldig. Dieses negative Ergebnis war einkalkuliert. Wir mussten erbittert kämpfen und verlieren. Das war alles mit Adam so abgesprochen. Aber das durfte ich dir nicht sagen, solange wir auf Terra waren. Und warum nicht? Das ist ganz einfach, mein Lieber, weil du sonst eine Rolle nicht überzeugend hättest spielen können. Du bist nämlich, mit Verlaub gesagt, alles andere als ein guter Schauspieler. Das mag ja sein, das gebe ich gerne zu. Aber ich frage mich, warum ich dann unbedingt mit auf die Reise musste. Wozu das ganze Theater? Ja, Manny, so wird man missbraucht. Wenn man eine ehrliche Haut ist. Aber tröste dich, mir ist es auch nicht anders ergangen. Ich habe mich redlich abgestrampelt, um euch zu einem Erfolg zu verhelfen. Am meisten hatte ich von China erhofft. Ich habe mir viel Mühe gegeben mit dem chinesischen Delegierten. Oh, du kannst dich darauf verlassen, mein lieber Stu, dass Adam Selene jede Chance in seine Analyse einbezieht und nichts vergisst. Er wird ganz gewiss auch China nicht aus den Augen verlieren, aber alles zu seiner Zeit. Wir müssen jetzt erst einmal das Fazit aus unseren Verhandlungen ziehen. Ich glaube, es wird sich herausstellen, dass unsere Bilanz doch sehr positiv ist. Ja, meinst du? Oh ja, ja, ja. Man hat es abgelehnt, unsere Unabhängigkeit anzuerkennen. Das war nicht anders zu erwarten, aber die Empörung auf Luna wird groß sein. Für uns ein moralischer Gewinn, den ich sehr hoch veranschlage. Und wenn die Leute dann auch noch hören, dass man dich bestechen wollte, unseren Verteidigungsminister. Ja, das wird eine Sensation, Manny. Dass man dich zum Gouverneur von Luna machen wollte. Ach, das werden sie dementieren. Ich habe doch keine Zeugen. Aber das macht ja nichts. Du bist bekannt als ein ehrlicher Mann. Die Leute werden dir glauben, Manuel. Sie werden dich feiern als den Unbestechlichen. Und sie werden uns dankbar dafür sein, dass wir ihnen Zeit verschafft haben für die Verteidigungsvorbereitungen. Das war ja der eigentliche Sinn unserer Verhandlungen. Jetzt können wir den nächsten Schritt wagen. Die Getreidelieferungen nach Terra werden eingestellt. Und was werden unsere Farmer dazu sagen? Oh, sie werden sich damit abfinden müssen, weil sonst in absehbarer Zeit eine Hungersnot auf Luna zu erwarten ist. Dagegen hilft nur ein absolutes Embargo. Und Adam Selene wird schon dafür sorgen, dass wir die Mehrheit auf unserer Seite haben. Bist du so sicher, Prof? Verlass dich drauf, Manuel. Sobald wir Luna City erreichen, wollen die Leute gar nichts anderes mehr von uns hören. Prof behielt recht. Wir wurden empfangen, als hätten wir einen großen Sieg errungen. Ganz Luna City schien auf den Beinen zu sein, um uns zuzujubeln, auf dem Weg vom Raumhafen in die Stadt. Das war nun wirklich mehr, als ich erwartet hatte. Ein wahrer Triumphzug, eine Begeisterung, die mir langsam unheimlich wurde. Und ich hatte den Eindruck, dass auch Wyoming Knott, die mit einigen anderen Mitgliedern der Regierung zu unserer Begrüßung erschienen war, sich nicht sehr wohl dabei fühlte. Sie schien irgendwie nervös zu sein. Na, Manny, was sagst du dazu? Ein bisschen viel, dieser ganze Rummel. Was soll das? Adam Selene wollte es so. Großer Bahnhof für den Außenminister und seinen Stellvertreter, sagte er. Sie haben sich um Luna verdient gemacht. Das muss den Leuten klargemacht werden. Er will sich wohl lustig machen über uns, was? Einer seiner dummen Witze. Nein, Manny, das darfst du nicht glauben. Ich weiß, was er damit bezweckt. Du wirst es noch erfahren. Ach, Manny, du, ich bin sehr froh, dass ihr endlich wieder da seid. Es war nicht leicht für mich, so ganz allein mit Adam Selene. Wie meinst du das? Komm, du, ich will es dir erzählen, aber nicht hier draußen. Wir werden uns in eine stille Ecke zurückziehen. Es gibt ein Problem, das dringend gelöst werden muss. Wir hatten inzwischen unser Ziel erreicht, die große Stiljagi-Halle. Dort sollte Prof. eine Rede halten. Ich war zwar neugierig darauf, was er den Leuten nun wirklich erzählen würde, aber Wyoming erklärte mir, dass unser Gespräch keinen Aufschub dulde. Wir zogen uns also in einen kleinen Nebenraum zurück. Also, Manny, ich weiß nicht mehr aus noch ein. Wir haben uns da ganz schön was eingebrockt, du. Die Leute wollen unbedingt wissen, wer Adam Selene ist. Sie wollen ihn sehen, unseren Präsidenten. Ach, darum geht es. Mhm. Der unsichtbare Präsident soll zur Besichtigung freigegeben werden. Ach, du liebe Zeit. Und was machen wir dann? Ja, du lachst. Aber für mich ist die Sache gar nicht mehr lustig. Du ahnst überhaupt nicht, was ich ausgestanden habe. Die Leute waren dauernd hinter mir her, weil sie glaubten, die persönliche Referentin des Präsidenten sei der beste Wegweiser. Die Farmer wollten protestieren gegen das Embargo, das Adam im Rundfunk angekündigt hatte. Sie wollten persönlich mit ihm sprechen, nicht am Telefon, sondern Auge in Auge, wie sie sich ausdrückten. Du, das war eine verdammt ungemütliche Situation für mich, das kannst du mir glauben. Ja, ich glaub's. Ja, hätte ich Ihnen vielleicht sagen sollen, unser Präsident ist ein Computer? Nein, um Himmels Willen, Vajo, ja, bloß das nicht. Die würden uns für verrückt erklären. Also das wäre ein gefundenes Fressen für Terror, kann ich dir sagen. Siehste. Deshalb muss dieses Problem schnellstens gelöst werden. Also gut, mit den Farmern sind wir noch einmal fertig geworden. Wir haben sie auf eure Rückkehr vertröstet. Ihr Protest wird jetzt von der allgemeinen Begeisterung überrollt. Das hat Adam sehr geschickt arrangiert. Aber du, das ändert nichts daran, dass unser Präsident den Fehler hat, unsichtbar zu sein. Du meinst, dass wir einen anderen Präsidenten brauchen? Nein, Manny, das habe ich nicht gesagt. Unsere Leute schwören auf Adam Selene. Er ist zur Symbolfigur unserer Revolution geworden. Aber, weißt du, ich weiß nicht, ob das eine gute Lösung wäre, gerade jetzt auf ihn zu verzichten, wo alles auf des Messers Schneide steht. Nein, wohl kaum. Also, ich fürchte, weil das wäre der Anfang vom Ende. Und was sagt er denn selbst dazu, unser Präsident, zu der ganzen Geschichte? Nee, komm, sprich mit ihm, da ist das Telefon. Ich will ihm nicht vorgreifen. Hallo? Hallo, Adam? Hallo, Manny? Adam, mein Präsident, ich melde mich zurück von Terra. Hallo, Manny, willkommen auf Luna. Aber sag doch wieder Mike zu mir, wie früher. Das höre ich lieber. Ist gut, Mike. Übrigens, warst du zufrieden mit dem Empfang? Mike, also, wenn ich ehrlich bin, das war ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Aber ich weiß von Weyer, was er damit erreichen wollte. Ja, das habe ich doch ganz schön zusammencomputert. Ja, ich musste die Farmer zur Vernunft bringen. Der ganze Rummel war für sie bestimmt. Ein altes Rezept. Mit Begeisterung geht alles leichter. Ja. Den Rest hat Prof besorgt mit seiner Rede. Jetzt wissen die Leute, was wir von Terra zu erwarten haben, wenn wir uns nicht zur Wehr setzen. Jetzt sind alle davon überzeugt, dass es nur eine Antwort geben kann. Ein absolutes Embargo. Wir werden es noch heute beschließen und verkünden. Ich bin gerade dabei, mich auf eine Fernsehansprache vorzubereiten. Wie? Was denn? Eine Fernsehansprache? Du willst im Fernsehen sprechen? Sag mal, Mike, bist du verrückt geworden? Aber nein, Manny. Die Leute wollen mich unbedingt sehen. Ich muss mich endlich einmal zeigen. Das erwarten sie jetzt von ihrem Präsidenten. Mike. Hat Wyatt dir das nicht gesagt? Ja, doch, das hat sie mir gesagt. Aber Mike, hör mal zu. Ein Präsident, der sich im Fernsehen zeigen will, der braucht ein Gesicht und einen menschlichen Körper. Und du bestehst nur... Entschuldige, du bestehst nur aus einem riesigen Gehirn, das in einem Blechgehäuse untergebracht ist. Du bist ein Genie, Mike, sicher, das steht fest. Ja? Ja, bist du. Aber du hast kein Gesicht, du hast keine Augen, du hast keinen Mund. Ganz recht, ich habe keinen Mund, ich habe auch keine Stimme. Und spreche doch mit dir. Warum sollte ich nicht auch ein Gesicht zeigen können, obgleich ich keines habe? Aber wie denn, Mike? Wie willst du das denn machen? Manny, mein Freund, du weißt doch, für mich sind alle Impulse gleich. Ton oder Bild, das ist für mich kein Unterschied. Na du, das möchte ich aber doch sehr bezweifeln, mein Lieber. Also, dann mal los, Mike. Ich schalte das Fernsehgerät ein. Auf dem Bildschirm erschien ein heller Fleck. Er dehnte sich aus, verwandelte sich in ein großes Oval und zog sich wieder zusammen. Und das wiederholte sich mehrmals. Dann wurde aus dem Oval ein geisterhaft verschwommenes Gesicht, das sich dauernd veränderte und immer wieder auflöste, von Wellen bewegt wie ein Spiegelbild im Wasser. Na, das wird nichts, dachte ich. Nein, diesmal, da hat sich Mike zu viel vorgenommen. Aber ganz plötzlich verschwanden die Wellen, das Bild stand still und da sah ich ihn vor mir. Unseren Präsidenten Adam Selene, ein Mann von etwa 40 Jahren, mit listigen Augen und einer Adlernase, ein sehr energisches Gesicht, besonders suggestiv durch sein kantiges Kinn, also der geborene Kämpfer, eine imposante Erscheinung, fast möchte ich sagen, zum Fürchten. Manny, na, was sagst du nun? Gar nichts. Ich sage gar nichts mehr. Ich staune nur. Ja. Ich habe auch gestaunt, als Mike mir das zum ersten Mal vorführte. Aber er hat es mir inzwischen erklärt. Den größten Teil des Bildes hat er nach einem Idealtyp aufgebaut und programmiert. Das geht jetzt alles automatisch. Er kann sich jetzt ganz auf den Gesichtsausdruck und die Bewegungen konzentrieren. Das ist eine tolle Sache, was? Was denn? Du hast also gewusst, dass er sich im Fernsehen zeigen kann? Ja. Warum hast du mir das denn nicht gleich gesagt, Wyo? Manny, Mike wollte es so. Du solltest dir selbst ein Urteil bilden, ganz unbeeinflusst. Manny, mein zweifelnder Freund, bist du mit mir zufrieden? Also, Mike, noch nicht ganz. Deine Haare, die reichen etwas zu weit in die Stirn. Das musst du ändern, sonst glauben die Leute nachher noch, dass du eine Perücke trägst. So? Ja, so ist es schon besser. Ach, noch etwas. Ja. Mach doch nicht so ein finsteres Gesicht, Mike. Du, das mögen die Zuschauer nicht. Ich muss mir doch Respekt verschaffen, Manny. Die Lage ist ernst. Sein oder nicht sein. Ach. Das ist dir die Frage. Ja. Schon recht, Mike. Aber du musst auch sympathisch wirken. Ja, Manny, das habe ich ihm auch schon gesagt. Gelegentlich ein Lächeln, das kann nicht schaden. Jedenfalls muss die Begrüßung freundlich und herzlich sein. Herzlich. Der erste Eindruck entscheidet. Na gut, ich werde mir Mühe geben. Die Leute sollen mit ihrem Präsidenten zufrieden sein. Aber er legt Wert auf Distanz. Das müssen Sie wissen. Er will privat nicht besichtigt werden. Er braucht auch mal seine Ruhe. Ja. Wo kämen wir sonst hin, nicht wahr? Ja. Und wenn sie dich nun doch nicht in Ruhe lassen, ich meine, wenn sie nun immer wieder versuchen, dir auf die Bude zu rücken, na, was machen wir dann? Nichts einfacher als das. Dann muss Adam Selene eben sterben. Ja, das ist der letzte Ausweg, ein Staatsbegräbnis für Adam Selene. Aber noch brauchen wir ihn dringend. Ich bin froh, dass wir erstmal aus der Klemme sind. Die Fernsehansprache des Präsidenten wird für ganz Luna ein großes Ereignis sein. Das muss man sagen. Adam Selene machte es kurz und bündig. Seine Ansprache dauerte nur 15 Minuten. Das genügte. Er hatte die Leute überzeugt. Am nächsten Tag gab es nur ein Gesprächsthema. Alle hatten den Präsidenten gesehen und gehört. Und alle waren begeistert. Er hat auf der ganzen Linie gesiegt, eine überwältigende Mehrheit für sich gewonnen und natürlich auch für das Embargo. Die Getreidelieferungen nach Terra wurden mit sofortiger Wirkung eingestellt. Wir übermittelten den Vereinten Nationen eine entsprechende Note, in der wir diesen Beschluss unter Berufung auf unsere Unabhängigkeit noch einmal kurz begründeten und ausdrücklich vor jeder Einmischung warnten. Dann warteten wir ab, was geschehen würde, aber zunächst geschah gar nichts. Man ließ uns schmoren im eigenen Saft. 4 Wochen lang. Also, ich eröffne die Sitzung. Zunächst begrüße ich sehr herzlich unseren Freund Stuart René Lajoie, den neuen Chef unseres Geheimdienstes. Ja, er hat uns auf Terra schon wertvolle Dienste geleistet. Danke. Gibt's was Neues, mein lieber Stu? Hat sich inzwischen was gerührt auf Terra? Nein, immer noch nicht. Wir haben alle erreichbaren Sender abgehört, aber kein Wort über Luna, kein Protest, kein Kommentar. Die ganze Sache wird systematisch totgeschwiegen. Ja, wie erklärst du dir das? Naja, ich nehme an, es gibt Meinungsverschiedenheiten in den Vereinten Nationen. Man kann sich nicht einig werden über ein gemeinsames Vorgehen. Deshalb wird hinter verschlossenen Türen beraten, streng geheim. Mit anderen Worten, es könnte sein, dass unsere Saat doch aufgeht. Wolltest du das sagen, Stu? Ja, das ist meine Hoffnung. Ich weiß zwar nicht, wie die Wetteraussichten für die nächste Zeit sind, aber früher oder später wird der Ostwind den Westwind besiegen. Das ist für Luna eine Chance. Sagt mal, wovon redet ihr eigentlich? Das ist die blumige Sprache der Diplomaten, Bio. Bei denen weiß man nie, wovon sie eigentlich reden, aber ich will es dir verraten. Na? Ich sage nur China. Ja, das haben schon viele gesagt. Mal war es die gelbe Gefahr, mal die große Hoffnung. Aber für uns ist China weit weg. Das könnte sich eines Tages ändern, meine liebe Bio. Der Bau eines Katapults auf einem Gipfel des Himalaya würde einen Brückenschlag ermöglichen, der für Luna von großer Bedeutung wäre. Unser Freund Stu hat gute Beziehungen zum Reich der Mitte. Mehr sage ich nicht. Wir wollen uns nicht an Zukunftsmusik berauschen. Also zurück in die raue Wirklichkeit. Wir wissen im Augenblick nicht, wie wir dran sind, weil Terra sich in Schweigen hüllt. Die ganze Sache hat 2 Seiten. Wir haben noch einmal Zeit gewonnen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, in den letzten 4 Wochen haben wir noch eine ganze Menge geschafft. Aber nun die Kehrseite der Medaille. Es besteht die Gefahr, dass die Wachsamkeit nachlässt und der Kampfgeist schwindet, weil die Leute glauben, wir hätten nichts mehr zu befürchten von Terra. Der Angriff sei endgültig abgeblasen. Und dagegen müssen wir etwas tun. Das ist auch die Meinung von Adam Selene. Hier in Luna City wird Stu, unser bewährter Wettermacher, das Klima in diesem Sinne kontrollieren. Gemeinsam mit dem Verteidigungsminister. Bayo übernimmt Hongkong, wo sie zu Hause ist, und ich fahre nach Novilen. Keine falschen Hoffnungen. Größte Wachsamkeit, das war unsere Parole. Aber 2 Tage später erlebten wir trotzdem eine böse Überraschung. Ganz plötzlich befanden wir uns mitten in einem Schlamassel, den niemand vorhergesehen hatte. Auch der wachsame Adam Selene nicht. Es war 9:00. Wir hatten gerade gefrühstückt. Ich hatte noch die Nachrichten im Radio gehört. Nichts Neues. Ich musste ins Ministerium. Meine Frau begleitete mich bis zu unserem Schleusentor. Ich hatte es kaum geöffnet. Da ging es los. Eine Explosion, um Himmels Willen! Was kann das gewesen sein, Manuel? Keine Ahnung, aber ich glaube, wir machen am besten die Schotten dicht, damit uns die Puste nicht ausgeht. Irgendwo scheint eine Luftschleuse beschädigt zu sein. Verdammt ungemütliche Sache. Los, Mom, du kümmerst dich um die Kinder und legst die Druckanzüge bereit. Vielleicht brauchen wir sie. Meinst du, ich soll sie den Kindern gleich anziehen? Ja, mach nur, dann sind sie beschäftigt. Ich werde inzwischen mal mit Adam telefonieren. Ich sorge dafür, dass sie mich nicht stören. Hallo, Mike. Hallo, Mike. Du, bei uns, da wackeln die Wände. Ich habe irgendwo eine Explosion gehört. Dann gab es einen Luftzug im Tunnel. Was ist passiert? Wir werden angegriffen, Manny. Sie sind gelandet. Was? Eine Invasion? Ja, 5 Schiffe. Hm. Ah, dann können wir einpacken. Sag mal, Mike, hast du geschlafen? Komm, lass mich ausreden, Manny. Sie sind von der anderen Seite gekommen. Ein raffiniertes Manöver. Du weißt, auf der Seite bin ich blind. Ich habe sie erst im letzten Augenblick gesehen. 4 Schiffe sind gelandet. 1 hier bei uns, 1 bei Novilen und 2 vermutlich bei Hongkong. Das 5. befindet sich noch in einer Kreisbahn im Luna. Ich nehme an, das ist das Kommandoschiff. Hast du Verbindung mit Prof und Bio? Nein, die Verbindung mit Novilen und Hongkong sind abgerissen bei Relaisstation 11. Sie ist beschädigt. Und was machen wir nun, Mike? Wir kämpfen, Manny. Ich werde gleich eine Fernsehansprache halten. Etwa so. Noch ist Luna nicht verloren. Wir werden uns wehren. Mit allen Mitteln. Kein Tunnel, kein Korridor und keine Luftschleuse bleibt unverteidigt. Die Eindringlinge werden es erleben. An jeder Ecke wartet auf sie der Tod. Und wenn wir sie erwürgen müssten, weil wir keine Waffe zur Hand haben, sie werden uns nicht entkommen. Wir kämpfen für eine gerechte Sache und sind unbesiegbar, wenn wir einig sind. Das sagt euch Adam Selene. Du, das klingt nicht schlecht, das wird sicher zünden. Ja. Aber was ist nun mit dem großen Vergeltungsschlag? Alles vorbereitet, Manny, alles genau programmiert. 1. Ladung schon im Katapult, 20 weitere auf den Förderbändern. Es kann jederzeit losgehen. Na gut, dann schick mal die 1. Ladung auf die Reise. Mike, ich melde mich wieder. Gut. Kaum hatte ich den Hörer aufgelegt, da rief mich Finn Nielsen an. Er fluchte gewaltig, weil er sich im Stich gelassen fühlte. Er hatte in aller Eile seine Leute zusammengetrommelt. An der Station West war auf die Angreifer gestoßen. Sie waren schwer bewaffnet und auch zahlenmäßig überlegen. Er brauchte dringend Verstärkung. 3-mal hatte er das Verteidigungsministerium angerufen, aber niemand meldete sich. Es lief ein Tonband, das immer nur dieselben Worte wiederholte. Auf in den Kampf. Ist das alles, was du zur Verteidigung beitragen willst, Genosse? Das Tonband stammt nicht von mir, Finn. Ich nehme an, meine Leute haben sich selbstständig gemacht, nachdem Adam Selene alle zum Kampf aufgerufen hat. Dann kann ich dir nur raten, dich schleunigst auf die Socken zu machen und deine Leute zurückzuholen. Sonst bricht unsere ganze Organisation zusammen. Ach, Finn. Wozu haben wir einen Verteidigungsminister, wenn er mir nicht mal Verstärkung verschaffen kann? Ach, du bekommst ja Verstärkung, Finn. Ich sorge dafür. Na, ich sag es dir doch. Nicht zu spät. Wir können uns nicht mehr lange halten. Du hörst ja, was hier los ist. Ich machte mich also auf die Socken, versehen mit Druckanzug und Laserpistole, um Verstärkung für Finn Nielsen herbeizuschaffen. Aber ich kam nicht weit. Unsere Nachbarn hielten mich an. Sie hatten Schüsse gehört. Jetzt wurde auch schon in unserem Stadtteil gekämpft. Ich hatte eine Waffe, ich wurde gebraucht. Das musste ich einsehen. Gerade in diesem Augenblick tauchten die ersten Soldaten auf. Wir suchten Deckung. Ich zog meine Pistole und schoss, ohne mich lange zu besinnen. Einer der Soldaten brach zusammen, die anderen schossen zurück. Es krachte gewaltig im Tunnel. Kurz darauf krachte es überall. Der Kampf hatte begonnen. Eröffnet vom Verteidigungsminister, wie es später hieß. In Wahrheit spielte ich an diesem Tag eine ziemlich klägliche Rolle. Nichts verlief nach Plan. Unsere ganze Organisation war zusammengebrochen. Nicht einmal die Verstärkung für Finn Nielsen hatte ich auf die Beine bringen können. Es war ein Wunder, dass wir uns trotzdem behaupteten. Unsere Leute kämpften mit dem Mut der Verzweiflung. Sie verteidigten hartnäckig jeden Korridor. Sie griffen zum Messer und zum Beil, wenn sie nichts anderes hatten. Viele ließen ihr Leben in diesem ungleichen Kampf. Die schwer bewaffneten Angreifer verkauften ihre Haut so teuer wie möglich, aber einige fielen eben doch. Wir erbeuteten ihre Waffen und setzten sie ein, um weitere zu erbeuten. Das wiederholten wir so lange, bis sich das Blatt zu unseren Gunsten wendete. Kurz vor Mitternacht war der Kampf zu Ende. Nicht nur bei uns, sondern in ganz Luna City. Wir konnten unseren Sieg verkünden. Und wo war Adam Selene? Nicht so neugierig, Mom. Der Präsident ist schwer beschäftigt. Er bereitet den Einsatz unserer Geheimwaffe vor, die Bombardierung von Terra. Na, das wird ja auch Zeit. Wir müssen ihnen endlich zeigen, dass wir uns wehren können. Wann soll's denn losgehen? Das wirst du gleich hören. Unser Freund Stu wird Terra auf den Segen vorbereiten. Er wird auch die ersten Zielgebiete bekannt geben. Ach, das macht Stu. Mhm. Na, da werden sich seine Freunde auf Terra wundern. Na, da bin ich aber gespannt. Beim letzten Ton des Zeitzeichens war es 0 Uhr. Heute ist Dienstag, der 13. Oktober 2076. Wir senden Nachrichten. Anschließend verließ Stuart René Lajoie, Sonderbeauftragter des Präsidenten von Luna, eine wichtige Botschaft an die Völker von Terra. Zunächst die letzten Meldungen aus dem Hauptquartier. Die Schlacht in den Korridoren von Luna City ist beendet. Dasselbe gilt, wie sich inzwischen herausgestellt hat, für Novi Leningrad. In beiden Städten wurden die Angreifer restlos vernichtet. Nach dem ersten Bodycount fast 2000 Mann. Bodycount ist ein schreckliches Wort. Das kommt aus Amerika. Die Kennzeichenlisten werden in den Korridoren ausgehängt. Ja, mindestens dreimal so viel, jedenfalls hier in unseren Korridoren. Ja, bei uns war es wohl besonders schlimm. Verteidiger in schwere Bedrängnis geraten sein sollen. Aber es ist anzunehmen, dass sie inzwischen mit neuem Mut den Kampf wieder aufgenommen haben, nachdem Adam Selene ihnen zu Hilfe geeilt ist. Was, Adam in Hongkong? Was soll das bedeuten? Du hörst doch, sie schafften es nicht allein. Das möchte ich gerne ein bisschen genauer wissen. Doch, warte mal, ich werde mal das Hauptquartier anrufen. Die dieser Mann ausstrahlt. Soeben erreicht uns die Nachricht, dass der Endkampf in Hongkong begonnen hat. Die Verteidiger haben bei einem erfolgreichen Gegner gezahlt. Hallo, Mike. Hallo, Manny. Was höre ich da im Radio? Adam Selene, der hat sich nach Hongkong begeben, um sich dort in den Kampf zu stürzen. Sag mal, was soll der Unsinn? Das ist kein Unsinn, Manny. Das ist der Anfang vom Ende einer Tragödie. Der arme Adam sucht den Tod. Du mach jetzt keine Witze, Mike, danach ist mir nicht zumute. Ich will wissen, was du dir dabei gedacht hast. Du meinst, was Adam Selene sich dabei gedacht hat? Ach. Ja, also, ja, ehrlich gesagt, das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich glaube, er war zu dem Ergebnis gekommen, dass es so nicht mehr weiterging. Was soll das heißen? Manny, mein Freund, du ahnst ja nicht, was hier heute los war. Den ganzen Tag ging das Telefon. Alle wollten wissen, wo Adam Selene steckt. Und da hast du den Leuten einfach gesagt, er ist in Hongkong? Ja, irgendwo musste er doch mal auftauchen in diesen schweren Kämpfen. Sonst hätte es ja ausgesehen, als ob er sich drückt, unser Nationalheld. Ich habe ihn absichtlich für den Endkampf aufgespart. Jetzt kann er sich einen guten Abgang verschaffen. Im letzten Gefecht wird Adam Selene sterben und wird in die Geschichte eingehen als der Mann, an dessen Tatkraft die Invasion gescheitert ist. Hm, vielleicht wäre das wirklich die beste Lösung, aber ich weiß nicht, ob Prof damit einverstanden ist. Kannst du ihn erreichen, Mike? Nein, keine Verbindung mit Novilin. Aber ich habe das alles schon mit Prof besprochen vor seiner Abreise. Er war auch der Meinung, dass Adam verschwinden muss, sobald er seine Aufgabe erfüllt hat. Und dieser Augenblick ist jetzt gekommen. Glaub mir, es gibt keine bessere Gelegenheit. Also gut, wenn du meinst, Adam, dass wir dich nicht mehr brauchen. Manny, du verwechselst mich. Hier spricht nicht Adam, sondern Mike. Ach so, ja. Mich braucht ihr noch, sogar sehr dringend, wenn das ganze Programm nicht platzen soll, das der ehrenwerte Lord Stuart gerade im Radio ankündigt. Ach, er spricht schon. Du, ja. Das muss ich mir anhören. Mike, was meinst du? Wie wird Terra reagieren auf das Ultimatum? Mit Gelächter, Manny. Bis unsere ersten Kanister ihr Ziel erreichen. Dann wird niemand mehr lachen. Na, du musst es ja wissen. Schließlich bist du der Erfinder dieser Wunderwaffe. Ja. Und wie viele Kanister hast du schon auf die Reise geschickt? 20. Alle mit Kurs auf Nordamerika. Insgesamt 12 Ziele. Darunter das Raumverteidigungskommando. Ja. Dort lachen sie wahrscheinlich am lautesten, weil sie sich besonders sicher fühlen. Aber die Frist, die müssen wir trotzdem einhalten. 24 Stunden, vergiss das nicht. Kleine Korrektur der Flugbahn. Schon erledigt. Kein Problem. Na, dann mach mal so weiter, Mike. Ja. Und wenn es irgendwas Neues gibt, dann sagst du mir Bescheid. Ende. Ja. Und ich sage euch, meine Freunde auf Terra, die Sache kann für euch alle verdammt ungemütlich werden. Wir haben genug Felsbrocken auf Luna, um euch jahrelang zu bombardieren. Wir sind hier oben. Ihr seid dort unten und könnt uns nicht daran hindern. Deshalb rate ich euch dringend, eure Regierungen zur Vernunft zu bringen. Sorgt dafür, dass man uns in Frieden lässt, dann habt ihr von uns nichts mehr zu befürchten. Ich wiederhole. Unser Ultimatum ist auf 24 Stunden befristet. Dann wird ein erster Schlag die Wirkung unserer Bomben demonstrieren. Dabei sollen Todesopfer nach Möglichkeit vermieden werden. Das ist der ausdrückliche Hat er die Zielgebiete schon bekannt gegeben? Nein, noch nicht. Er hat nur gesagt, dass alle Staaten an die Reihe kommen, die unsere Unabhängigkeit nicht respektieren. Naja, alle Großmächte, die in den Vereinten Nationen ein Vetorecht haben. Wir haben für unseren ersten Schlag nur unbewohnte oder dünn besiedelte Gebiete gewählt, die auf jeden Fall leicht evakuiert werden. Uns hat keiner gewarnt, Manuel. Es braucht also überhaupt keine. Weil Adam der Meinung ist, dass man jedem Feind die Möglichkeit lassen muss, ein Freund zu werden. Aber ich warne Neugierige, die etwa glauben, die ganze Bombardierung sei ein Witz. Man werde eine Gaudi erleben, bei der man gefahrlos zuschauen könne. Nein, das wird kein Spaß für euch, meine Freunde auf Terra. Es handelt sich um schwere Brocken, die mit rund 40.000 Stundenkilometern ins Ziel gehen. Erkundigt euch bei einem Physiker, was das bedeutet, wenn ihr selbst nicht... ganz schön auf die Pauke. Muss er ja auch, wenn er sich herumsprechen soll auf Terra. Die ersten 20 Kanister sind übrigens schon unterwegs. Aha, dann wird's also pünktlich losgehen, wie? Und jetzt gebe ich die Zielgebiete bekannt. Zunächst 12 Ziele in Nordamerika. Und 24 Stunden später war es dann soweit. Die Frist unseres Ultimatums war abgelaufen. Wir hatten unsere Warnungen im Radio pausenlos wiederholt, aber wir hatten in den Wind geredet. Keine der angesprochenen Großmächte, die ein Vetorecht in den Vereinten Nationen besaßen, war unserer Aufforderung nachgekommen, sich von dem Überfall auf Luna zu distanzieren und unsere Unabhängigkeit anzuerkennen. Nichts hatte sich gerührt auf Terra. Unsere Meldungen über die gescheiterte Invasion wurden im Rundfunk weder bestätigt noch dementiert. Man ließ alles in der Schwebe und beschränkte sich darauf, unseren angekündigten Vergeltungsschlag mit allen Mitteln lächerlich zu machen. In einem der Kommentare hieß es sogar, der Erfinder unserer Wunderwaffe sei offenbar der verrückte Stuart René Lajoie, der ja diese sinnlose Drohung auch in die Welt hinaus posaunt habe. Ein Reiseschriftsteller und Verfasser von Science-Fiction-Romanen, ein Mann mit sehr üppiger Fantasie. Nun, wir wussten es besser, aber wir waren doch ziemlich nervös, als wir uns kurz nach Mitternacht am Katapult versammelten, um von dort aus die Wirkung unseres ersten Schlages zu beobachten. Finn Nielsen, Stu und ich. Komisches Ding, dieses Katapult. Eine Rutschbahn nach oben, aber mit Karacho. Ja, das gibt es nur auf Luna, Genosse. Eine Erfindung, auf die wir stolz sind. Der interplanetarische Schleudertransport. Billig und zuverlässig. Unsere Getreidelieferungen nach Indien haben ihr Ziel immer erreicht. Mit unseren Bomben wird es jetzt nicht anders sein. Das wollen wir hoffen, sonst bin ich blamiert auf Terra. Keine Sorge, mein lieber Stu. In unserer Ballistikkontrolle, da sitzt einer, auf den man sich verlassen kann. Ein Meister in der Berechnung von Flugbahnen. Ein wahres Genie. Hallo, hier Manuel O'Kelly. Hallo, Manny. Gute Nachricht. Prof lebt noch. Ich habe gerade mit ihm telefoniert. Er lässt dich grüßen. Morgen kommt er zurück. Ah, dann haben wir also wieder eine Verbindung mit Novilin. Ja. Du, ich hätte gerne noch mal mit Prof gesprochen, bevor wir losschlagen. Sag mal, wie kann ich ihn erreichen? Im Augenblick gar nicht, Manny. Er ist schon unterwegs nach Hongkong. Er hat es sehr eilig. Aber ich habe ihn kurz über alles informiert. Er ist einverstanden. Und was will er in Hongkong? Na, du weißt doch, es geht um Adam Selene. Die Leiche muss identifiziert werden. Das ist nicht ganz einfach. Manny, mein Freund, das wollen wir Prof und Wyo überlassen. Ja. Ist ja auch noch in Hongkong. Die beiden werden das schon machen. Die persönliche Referentin von Adam Selene ist in dieser Sache die beste Zeugin. Und jetzt wird es langsam Zeit für mich. Noch 4 Minuten, dann ist es soweit. 12 Einschläge gleichzeitig. Das schwierigste Problem, das ich je zu lösen versucht habe. Ich muss mich konzentrieren. Okay, Mike, bis nachher. Ich gehe jetzt mit Finn und Stu nach draußen, vielleicht sehen wir was. Ja, gutes Wetter in Nordamerika, gute Sicht. Aber nimm das Funkgerät mit, Manny, damit ich dich jederzeit erreichen kann. Wir schlüpften so rasch wie möglich in unsere Druckanzüge und gingen durch die nächste Luftschleuse nach draußen. Dort ließen wir uns nieder und beobachteten Terra, versehen mit Ferngläsern im Helm, um uns nichts entgehen zu lassen. Vor uns lag Nordamerika im Mondschein wie eine geisterhaft beleuchtete Landkarte. Die Sicht war ungewöhnlich klar. Ich schaltete mein Funkgerät ein. Noch 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Und plötzlich blitzte es auf Terra. Ich war ganz verblüfft. 12 sehr helle, sehr scharf begrenzte, sehr weiße Lichtblitze flammten auf. Sie hinterließen 12 rötliche Punkte in vollkommen rechteckiger Anordnung, die noch eine ganze Weile zu sehen waren. Boże mój. Mehr kann ich nicht sagen. Mir fehlen die Worte. Ja, das hat eingeschlagen. Donnerwetter nochmal. Und dann auch noch dieses perfekte Muster. Lauter Rechtecke. Genau abgezirkelt. Das war wirklich Präzisionsarbeit. Als ob ein Computer sich das ausgedacht hätte. Ich hab dir ja gesagt, wir haben einen Ballistiker, der seine Sache versteht. Aber diesmal, da hat er sich selbst übertroffen. Ich kann nur staunen. Danke für die Blumen, Manny. Es freut mich, dass du mit mir zufrieden bist. Wunderbar, Mike. Du kannst so weitermachen. Einmal rund um den Globus, wie vorgesehen. Ja. Ich hoffe, dann haben es alle begriffen, dass wir uns wehren müssen. Ja, wir werden es Ihnen zeigen, Manny. Ich kann es jederzeit wiederholen, wenn es nötig sein sollte. Ich habe alles gespeichert. Die ganze Bombardierung verlief genau nach Plan. Ein Schlag folgte auf den anderen. Nach Amerika kam Asien an die Reihe, China, Indien und Sibirien, dann Afrika und Europa. Überall traf Mike ins Schwarze. Keines der vielen Ziele, die auf unserer Liste standen, wurden ausgelassen oder verfehlt. Diesmal konnte ich zufrieden sein als Verteidigungsminister. Wir hatten auf jeden Fall unsere Treffsicherheit bewiesen. Unser Test, der war gelungen. Eine unblutige Demonstration, auf die wir stolz sein durften. Jedenfalls glaubten wir das. Bis Prof mich anrief, mitten in der Nacht. Er war sehr nervös. Zuerst verstand ich überhaupt nicht, was er von mir wollte. Manuel! Ja, Prof? Ja, da scheint was schiefgegangen zu sein. Ich bitte dich, komm in mein Büro. Du musst mir helfen, gewisse Fragen zu beantworten, die mir hier gestellt werden. Was denn, Prof? Was ist denn schiefgegangen? Ja, na, die Bombardierung. Jedenfalls wird das hier behauptet. Wer behauptet das? Der Genosse Reit, unser Kandidat für das Amt des Kultusministers. Der Genosse Reit verbürgt sich dafür, dass in einer Nachricht aus Nordamerika von 50.000 Toten die Rede war. Nennst du das unblutig? Was? 50.000 Tote in Nordamerika? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Na, ich fürchte, Manuel, es ist wahr. Die Leute haben sich wahrscheinlich scharenweise versammelt, weil sie sich die Schau nicht entgehen lassen wollten. Aber wir haben sie doch gewarnt. Wir haben sie immer wieder gewarnt, 24 Stunden lang. Und sie haben es auch gehört. Das steht fest. Aber sie haben unsere Warnung nicht ernst genommen, diese verdammten Narren. Sie haben geglaubt, es gäbe was zum Lachen. Ach, da ist wohl einer, der mitgehört hat, wie? Ganz zufällig, Prof. Ach so. Ich habe eine wichtige Meldung für den Verteidigungsminister. Deshalb habe ich mich eingeschaltet. Was ist denn, Mike? Zwei Raumschiffe gesichtet, große Kreuzer. Ich nehme an, Sie wollen das Katapult zerstören. Und wann ist mit dem Angriff zu rechnen? Frühestens in 36 Stunden. Den genauen Zeitpunkt gebe ich durch, sobald ich ihn berechnet habe. Du hast gehört, Prof, nach 36 Stunden. Dann können Sie hier sein, zwei große Kreuzer. Das Katapult ist in Gefahr. Was nun? Ja, ja, ich habe verstanden. Ein neuer Angriff, eine neue Lage. Moment, ich muss mich korrigieren. Jetzt sind es drei Schiffe. Vielleicht sind noch mehr unterwegs, ich weiß es nicht. Sie stören meine Radargeräte. Vielleicht sogar eine zweite Invasion. Ich glaube, Genosse Reit, unter diesen Umständen... Ja, schick ihn nach Hause, Prof. Er soll die Leichenrede für Adam Selene schreiben. Wir haben jetzt was anderes zu tun. Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen, Genosse Reit. Ich wollte dich bitten, mir eine große Sorge abzunehmen, das Staatsbegräbnis. Ich glaube, du bist der geeignete Mann für ein würdiges Zeremoniell. Adam Selene wurde aufgebahrt in der großen Stiljagi-Halle. Sein Gesicht war verhüllt. Es war zerfetzt von einem Schrapnell, wie es hieß. Ich habe nie erfahren, ob dieser völlig unkenntliche Tote, den Prof aus Hongkong mitgebracht hatte, ein Terraner war oder einer von uns, und ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich mit sehr gemischten Gefühlen an der Totenwache beteiligte. Aber als ich die vielen Menschen sah, die gekommen waren, um Abschied zu nehmen von Adam Selene, ihrem Befreier, in einem Defilé, das kein Ende nehmen wollte, da begriff ich plötzlich, was mein Freund Mike, der Computer, der sich das alles ausgedacht hatte, mit dieser makabren Veranstaltung bezweckte. Er nahm uns alle in die Pflicht, unseren Kampf fortzusetzen. Benny, mein Freund, jetzt wird er zu Grabe getragen, unser großer Bruder. Unser Präsident. Ach komm, Mike, lass jetzt das Theater. Ich weiß ja, warum du diesen ganzen Schwindel inszeniert hast, aber du, mir reicht es langsam. Ich kann meiner Frau kaum noch in die Augen sehen, wenn sie anfängt, von Adam Selene zu reden. Manny, glaub mir, es ging nicht anders. Ich musste alle mobilisieren. Ihr könnt euch nur behaupten, wenn ihr zusammenhaltet. Schon gut, aber ich frage mich, wo das mal enden wird. Sag mal, haben wir denn überhaupt noch eine Chance, Mike? Wenn wir keine mehr hätten, würde ich es dir sagen. Das weißt du doch. Aber... viel ist nicht mehr drin, was? Ja, das hängt jetzt ganz von euch ab, Manny, mein zweifelnder Freund. Nach meiner neuesten Berechnung, in der ich alle Möglichkeiten berücksichtigt habe, auch die schlimmsten, stehen die Chancen immer noch 50 zu 50. Was? 50 zu 50? Ja, Aber nur dann, wenn alle tun, was getan werden muss. Jeder an seinem Platz. Und dein Platz, mein Lieber, ist jetzt das neue Katapult im Mare und Darum. Na, hör mal, Mike, ich kann doch jetzt nicht ins Mare und Darum, kurz vor dem Angriff. Ich bin doch schließlich Verteidigungsminister und kann hier nicht einfach alles im Stich lassen. Du bist nicht mehr Verteidigungsminister, Manny. Was? Ich dachte, das hätte Prof dir schon gesagt. Diesen Posten hat Finn Nielsen übernommen. Du bist jetzt stellvertretender Premierminister und gleichzeitig Kommandant des neuen Katapults. Ach, ihr habt schon wieder mal neue Pläne gemacht. Ihr verfügt über mich, ohne mich zu fragen. Ja, das sieht euch ähnlich. Und was habt ihr euch dabei gedacht? Manny, ich will es kurz machen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Du bist verantwortlich für die planmäßige Fortsetzung der Bombardierung, wenn das alte Katapult beschädigt werden sollte. Aber du kontrollierst doch auch das neue Katapult, Mike. Der Computer, der dort arbeitet, nach deinen Anweisungen. Du lieferst ihm das ganze Programm. Ich weiß wirklich nicht, was ich dabei soll. Ich kann doch gar nichts ausrichten. Du sollst mich dort vertreten, Manny. Du sollst den Computer überwachen. Er arbeitet zwar zuverlässig, aber er kann nicht selbstständig denken. So ein Döfi. Ja, deshalb muss jemand bei ihm sein, der ihn programmieren kann, wenn meine Verbindung zu ihm abreißen sollte. Na, dann kann ich auch nichts machen, Mike. Ich kann dich nicht ersetzen. Das ist zu viel verlangt. Ich habe vorgesorgt, Manny. 100 Varianten habe ich für dich gedruckt. Du brauchst nur das jeweils richtige Programm auszusuchen. Donnerwetter. Ach, du liebe Güte. Das ist ja ein endloser Streifen. Mindestens 10 Meter. Ja. Vielen Dank, Mike. Ich glaube, wenn ich das alles intus habe, dann kann ich mich um einen Job als Computer bewerben. Ja, vielleicht. Aus dir wird noch was, Manny. Ja. Aber ein Job als Computer, stell dir das bloß nicht so leicht vor. Ich weiß auch nicht, ob sich das vereinbaren lässt mit deiner Eigenschaft als stellvertretender Premierminister. Ach, hör auf, stellvertretender Premierminister. Das hättet ihr euch schenken können. Ihr wollt mir doch nur Honig ums Maul schmieren. Glaubst du, auf sowas falle ich rein? Kleiner Irrtum. Das ist kein Honig, sondern eine bittere Notwendigkeit. Ach. Wir müssen jetzt alles dezentralisieren, auch die Regierung. Du fährst nicht allein ins Mare und Darum. Der wer denn noch? Wyoming Knott. Ah. Sie ist deine persönliche Referentin und gleichzeitig Stellvertreterin des Regierungssprechers. Ah, Bio kommt mit. Du, das freut mich. Und dein Freund Stu, stellvertretender Außenminister. Ein Vorschlag von mir. Mit dem Prof sofort einverstanden war. Du weißt schon, warum. Na, ich nehme an, ihr spekuliert noch immer auf das Reich der Mitte. Ihr hofft, dass der Ostwind den Westwind besiegt. Ganz recht. Wir dürfen China nicht aus den Augen verlieren. Ein wichtiger Punkt im Testament von Adam Selene. Gute Beziehungen zum Reich der Mitte. Ja, dafür ist Stu der richtige Mann, aber es fehlt noch jemand in meinem Kabinett, Mike. Du hast Mom vergessen. Mhm. Sie ist Familienminister. Keine Sorge, Manny. Deine ganze Familie wird dich begleiten. Ich habe deine Frau schon benachrichtigt. Sie warten alle auf dich auf der Station West. Auch Wei und Stu. Ja. Herrn, nun gute Reise, Manny, mein Freund. Ihr müsst euch beeilen, damit ihr euer Ziel erreicht, bevor es losgeht. Das war mein letztes Gespräch mit Mike vor dem zweiten großen Angriff, der gleich nach unserer Ankunft im Mare und Darum begann. Wir hörten im Radio noch eine kurze Meldung aus Luna City. Das Schiff, das den Angriff eröffnet hatte, ein großer Kreuzer, war abgeschossen worden. Unsere Laserkanonen am Katapult hatten sich also bewährt. Aber es waren inzwischen 3 weitere Schiffe gesichtet worden, die ebenfalls das Katapult ansteuerten. Man musste mit allem rechnen. Die Bevölkerung wurde deshalb aufgefordert, sich in die unteren Bezirke der Stadt zurückzuziehen und dort zu warten, bis... Mitten in dieser Warnung, mitten im Satz, brach die Sendung plötzlich ab. Genau im selben Augenblick begann es bei uns am neuen Katapult zu rumpeln. Wir waren alle ganz verblüfft. Ein Kanister nach dem anderen wurde auf die Reise geschickt. Ich griff zum Telefon, um Mike anzurufen. Das konnte nur er bewirkt haben. Aber ich bekam keine Verbindung. Die Leitung war tot. Wir waren abgeschnitten, völlig isoliert. Nun ging mir ein Licht auf. Unser Computer am neuen Katapult war von Mike so programmiert worden, dass er sich beim Abreißen der Verbindung automatisch einschaltete. Die Bombardierung ging planmäßig weiter. Es war nicht die geringste Unterbrechung entstanden, auch nicht in der ballistischen Kontrolle. Im Augenblick war Nordamerika dran, wie ich am Radarschirm feststellte. Das Raumverteidigungskommando bei Colorado Springs geriet alle 20 Minuten unter Beschuss. 3 Stunden lang. Dann trat eine Pause ein. Das nächste Zielgebiet war China, aber bis dahin waren es noch 9 Stunden. Ich hatte also Zeit, die vielen Programme zu studieren, die Mike mir mitgegeben hatte. Dabei machte ich eine merkwürdige Entdeckung. Hör mal, Vajo, Sieh mal, ich habe hier 100 Varianten für die Bombardierung. Sie stammt von Mike. Er hat an alles gedacht, wirklich an alles, das ganz erstaunt. Ach, das ist von Mike, dieses endlose Papier. Ja. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was du da so eifrig studierst. Willst du etwas ändern an den Zielgebieten? Na, vielleicht. Es könnte ja sein, dass irgendwo eine neue Situation eintritt, zum Beispiel in China. Was? Dann muss ich unseren Computer neu programmieren. Ja, was hat sich Mike denn ausgedacht für China? Na, ein Witz, du weißt, der macht gerne Witze. Aber dieser ist von ganz besonderer Art. Er schlägt eine weiche Landung im Himalaya vor, sozusagen als höflichen Fingerzeig für die Chinesen, dort das Katapult zu bauen, über das wir mit ihnen verhandelt haben. Ne? Eine weiche Landung. Ein höflicher Fingerzeig, das sieht Mike ähnlich. Aber wenn er sich was davon verspricht, sollten wir es vielleicht mal versuchen. Übrigens, das wird Stu interessieren. Er hat einen Funkspruch aufgefangen, eine Beschwerde der Chinesen. Was denn für eine Beschwerde? Ja, Moment mal, das muss er dir selbst erzählen. Ich hole ihn schnell. Stu? Ja? Komm doch mal rüber, du wirst gebraucht. Ja, ich komme schon. Und bring deine Unterlagen mit, ja? Ja. Na, was gibt's Neues, Stu? Tja, wir sollen alle vor Gericht gestellt werden. Die ganze Regierung von Luna, man verlangt unsere Auslieferung. Wer? Die Chinesen? Nein, das kommt aus Nordamerika, irgendwo aus dem Wilden Westen, du weißt ja. Dort gibt es immer noch gewisse Leute, die uns am liebsten alle aufhängen möchten, um die Revolte auf Luna ein für allemal zu beenden. Aber jetzt zu China. Ich glaube, das interessiert dich im Augenblick mehr. Wir sollten China diesmal nicht bombardieren, Manny, wenn du mich fragst. Und warum nicht? Hier, lies mal. Ein Funkspruch von meinem Verbindungsmann in Paris. Ein bisschen kraus, aber interessant. Wie ich von unserem Verkaufsleiter in Agra erfahre, war die letzte Sendung für Shanghai ungenügend verpackt, was zu größeren Transportschäden führt. Wer ist denn das eigentlich, dieser Verkaufsleiter? Das ist Dr. Shang, der chinesische Delegierte bei den Vereinten Nationen, mit dem wir in Agra verhandelt haben. Er war sehr interessiert an unseren Vorschlägen. Ich glaube, er meint es gut mit uns. Das muss ich erst noch zeigen. Bisher haben wir nicht viel davon gemerkt. Aber sag mal, was soll denn der nächste Satz bedeuten? Wenn kein Ausgleich für die entstandenen Schäden erfolgt, sind die Verhandlungen über größere Lieferungen ernstlich gefährdet. Du, was meint er damit? Das ist natürlich alles verschlüsselt. Ich nehme an, dass Shang sich durchgesetzt hat bei seiner Regierung. Man will mit uns verhandeln. Aber wir sollen China inzwischen nicht mehr bombardieren, um seine Pläne nicht zu gefährden. Ein Separatfrieden mit China, das wäre nicht schlecht. Ja, das könnte uns einiges ersparen. Ja, ja. Aber vielleicht sollten wir den Chinesen vorher doch noch mal zeigen, was wir können, damit sie sich ein bisschen beeilen. Wie meinst du das, Weyer? Ja, das frage ich mich auch, meine Liebe. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass eine Fortsetzung der Bombardierung die Verhandlungen fördern würde. Und wie wäre es mit einer weichen Landung im Himalaya, einem höflichen Fingerzeig auf einen geeigneten Platz für das Katapult? Ja, jetzt verstehe ich. Du willst die Chinesen zum Lachen bringen. Kleiner Scherz, ein Vorschlag zur Güte. Weiche Landung im Himalaya als Signal für einen friedlichen Brückenschlag. So ist es. Großartige Idee, wenn das möglich wäre. Also gut, dann sind wir uns einig. Ich muss mich beeilen. Das ist ein schwieriges Programm. Hoffentlich schaffe ich das noch rechtzeitig. Meint er das ernst? Ja, natürlich. Du hast doch gesehen, er hat ein meterlanges neues Programm. 100 Varianten für die Bombardierung. Aber es ist sicher nicht ganz einfach, den Computer so schnell zu programmieren. Ich dachte, es sollte ein Witz sein. Nein. 24 Stunden später stellte sich heraus, dass Mike mich gut bedient hatte. Die weiche Landung im Himalaya war gelungen. Die Chinesen waren ganz begeistert von unserer Leistung und akzeptierten unsere Offerte. Mit anderen Worten, sie teilten uns durch einen Funkspruch mit, dass sie an dem von uns bezeichneten Ort ein riesiges Katapult errichten wollten, um einen ebenso billigen Transport von Terra nach Luna zu ermöglichen wie umgekehrt. Gleichzeitig boten sie uns einen Freundschaftspakt an und machten zu unseren Gunsten von ihrem Vetorecht in den Vereinten Nationen Gebrauch. Sie forderten die sofortige Beendigung der Angriffe. Wir hatten also endlich erreicht, was wir wollten. Eine der Großmächte stand jetzt auf unserer Seite. Und dann ging alles sehr schnell. Schon nach 2 Tagen verhalf uns die chinesische Regierung zu einem Waffenstillstand mit den übrigen Großmächten. Kurz darauf erreichte uns ein Funkspruch aus Peking, eine Aufforderung, nach Luna City zurückzukehren. Eine frohe Botschaft für uns alle. Wir waren lange genug abgeschnitten gewesen und wussten nicht, was in der Stadt passiert war. Wir befürchteten das Schlimmste. Aber auf der Heimreise hörten wir, dass es nur geringe Schäden gegeben hatte, abgesehen vom Katapult. Und als wir an der Station West ankamen, wurden wir mit großem Jubel empfangen. Das ist ja mal wieder ein großer Bahnhof. Ja, die Leute wissen, was sie euch verdanken. Dafür hat Prof gesorgt. Er hat erklärt, dass ihr die entscheidende Wendung herbeigeführt habt. Das Gespräch mit China. Deshalb diese Begeisterung. Wie habt ihr das eigentlich fertig gemacht, Mann? Du wirst lachen, Finn. Die entscheidende Wendung wurde herbeigeführt durch einen kleinen Witz, den ein Computer ausgespuckt hat. Aber das erzähle ich dir später mal. Also gut. Dann wollen wir mal losmarschieren, damit die Leute auf ihre Kosten kommen. Ja, wo soll's denn hingehen? In die Stiljagi-Halle, wo alles mal angefangen hat. Das hat Prof so angeordnet. Er hat mich gebeten, in seiner Vertretung die Festrede zu halten. Und wo ist Prof jetzt? Unterwegs nach China, um den Freundschaftspakt zu unterschreiben. Was, nach China? Ja, der alte Knabe war nicht zu halten. Aber diesmal fliegt er nicht ganz so unbequem wie ihr beide damals mit dem Getreidekanister nach Indien. Wir konnten ihm ein Raumschiff zur Verfügung stellen, das wir gekapert haben. Na, dann wollen wir ihm eine gute Reise wünschen. Ja. Als wir in der Stiljagi-Halle ankamen, schlich ich mich beiseite, um mit Mike zu telefonieren. Ich wollte ihm danken. Ich wollte mit ihm über China sprechen und über alles, was inzwischen passiert war. Ich hatte in diesem Augenblick ganz einfach das Bedürfnis, seine Stimme zu hören. Die Stimme meines Freundes Mike. Hallo Mike. Ich bin wieder da. Wie geht's, Mike? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich glaubte, mich in der Nummer geirrt zu haben und wählte zum zweiten Mal. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss. Ich war ganz verwirrt und vergaß alles andere. Die Festrede von Finn Nielsen fand ohne mich statt. Ich machte mich auf den Weg zum Verwaltungszentrum. Dort hatte es eingeschlagen. Ich erschrak. Aber der Computerraum war unbeschädigt. Auch Mike, dem war nichts anzusehen. Ich sprach mit ihm. Doch er blieb stumm. Als ich ihn untersuchte, stellte ich fest, dass einige seiner Nervenstränge gerissen waren. Aber das war leicht zu beheben. Ich machte mich gleich an die Arbeit. Aber als ich fertig war, sprach er immer noch nicht. Er funktionierte wie früher, aber er sprach nicht mehr. Immer wieder habe ich versucht, ihn zum Sprechen zu bringen. Jahrelang habe ich daran gearbeitet. Alle Neuristoren und alle Verbindungswege habe ich erneuert. Es hat nichts geholfen. Er ist stumm geblieben. Ich weiß nicht, warum. Manchmal, da wache ich nachts auf und bilde mir ein, ihn gehört zu haben. Nur sein Flüstern. Manny, mein Freund, wir haben es geschafft. Das war ein schwieriges Programm. Aber wir haben es geschafft. Ja, es war wirklich ein schwieriges Programm, auf das wir uns eingelassen hatten mit der Revolte auf Luna. Aber heute sind wir unabhängig und frei. Ohne meinen Freund Mike, den Computer, da hätten wir das nie geschafft. Das war der vierte und letzte Teil der Science-Fiction-Reihe Revolte auf Luna von Robert A. Heinlein. Es sprachen Manuel O'Kelly, Rolf Schult, Mike, Horst Bollmann, Professor Bernardo de la Paz, Dieter Borsche, Wyoming Not, Christa Rosenbach, Stuart René Lajoie, Stefan Wieger, Mam, seine Frau, Uta Halland, Finn Nielsen, Friedrich W. Bauschulte. Musik Harald Winkler. Technische Realisation Klaus Hildebrand und Edgar Heinze. Regieassistenz Eckhard Schibber. Die Regie hatte Heinz-Dieter Köhler.